Krause, Moskau. Der Präsident war schockiert und rang nach Worten. Ein Verbrechen dieser Art und von solch einer Grausamkeit, das ruft Emotionen hervor. Aber Gefühle dürfen uns jetzt nicht stören. Wir brauchen eine vollständige und objektive Aufklärung des Vorfalls. In kürzester Zeit müssen die Verbrecher gefasst und bestraft werden. So Wladimir Putin vor seinen Sicherheitsministern, die er nach Bekanntwerden des Terroranschlags in Dagestan zu einer Sondersitzung in den Kreml berief. Informiert wurde Putin über den Anschlag kurz, nachdem er den Roten Platz verlassen hatte, wo traditionell zum Tag des Sieges pünktlich um 10 Uhr die Parade begann. Was zu diesem Zeitpunkt in Moskau niemand wusste, in einer anderen Stadt Russlands, wo ebenfalls des Sieges über Hitler-Deutschland gedacht wurde, war eine Bombe explodiert. Auch dort hatten sich Familien auf den Weg gemacht, um die Parade zu beobachten, noch dort herrschte Volksfeststimmung. Das Attentat traf die Bevölkerung völlig unvorbereitet. Die Mine, versteckt in einem Gebüsch, wurde zu dem Zeitpunkt ferngezündet, als ein LKW mit Militärmusikern vorbeifuhr. Unter den Opfern auch viele Passanten, darunter auch Kinder, die auf einem Bürgersteig standen. Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens. In den überfüllten Krankenhäusern kämpfen Ärzte um das Überleben von Schwerverletzten. Die Bewohner wurden zum Blutspenden aufgerufen. Präsident Putin hatte auf der Militärparade in Moskau eine Warnung ausgesprochen, von deren plötzlicher Aktualität er selbst noch nichts ahnen konnte. In den letzten Jahren hat sich die Welt verändert. Sie ist ungeschützt gegen die Kraft des Bösen, aber es ist die alte Bedrohung. Sie führt zum Tod und zur Zerstörung. Der Tag des Sieges lehrt uns, vorsichtig zu sein. Wir schließen uns heute zusammen gegen die gemeinsame Bedrohung des Terrorismus. Auf Anweisung von Präsident Putin übernahm der Leiter des FSB-Inlandsgeheimdienstes, Patruschew, persönlich die Ermittlungen und flog am Vormittag noch nach Kaspisk. Bei einem Empfang von ehemaligen Kriegsteilnehmern im Kreml ordnete Putin eine Schweigeminute an. Hermann Krause berichtete zum Anschlag in Dagestan und zur Lage in Russland. Hören Sie hier im Deutschlandfunk auch einen Kommentar um 19.05 Uhr. Jetzt aber in den Nahen Osten. Die Geburtskirche wird weiter von israelischen Truppen belagert. Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Krise in Bethlehem haben sich nicht erfüllt. Carsten Kühntorp erläutert die Hintergründe. Am Morgen schien zumindest eine Teillösung zum Greifen nahe zu sein. Doch nun dürften es noch Stunden, wenn nicht sogar Tage sein, ehe die Krise um die Geburtskirche gelöst ist. Allerdings scheinen Israelis und Palästinenser fest entschlossen zu sein, die neue Hürde, die aufgetaucht ist, in weiteren Verhandlungen aus dem Weg zu räumen. Letztlich gibt es nämlich keine Alternative zu einer friedlichen Lösung. Eine Erstürmung eines der wichtigsten Heiligtümer der Christenheit durch israelische Truppen ist undenkbar. Israelis und Palästinenser halten an der vereinbarten Lösung grundsätzlich fest. 13 von Israel als Top-Terroristen gesuchte Männer werden ins Ausland abgeschoben, 26 müssen in den Gazastreifen gehen und die anderen etwa 80 kommen frei. Nach wie vor ist aber kein Land bereit, die 13 Militanten aufzunehmen. Deshalb hatte man sich heute früh geeinigt, zunächst alle anderen freizulassen. Dies scheitert nun vorerst daran, dass die 13, die zurückbleiben sollen, Sicherheitsgarantien verlangen und fordern, dass ein europäischer Beobachter mit ihnen in der Kirche bleibt, bis auch für sie eine Lösung gefunden ist. Zwar hatte die israelische Armee versprochen, die Geburtskirche auch weiterhin nicht zu stürmen, diesem Versprechen trauen die Palästinenser allerdings nicht. Der israelische Außenminister Peres will morgen nach Rom fliegen und mit der italienischen Regierung und dem Vatikan Gespräche führen. Im Mittelpunkt dürfte die Krise um die Geburtskirche stehen. Weiterhin unklar ist, wie Israel auf den Terroranschlag der Hamas in Rishon LeZion mit 15 Toten reagiert. Wird. Das Sicherheitskabinett hatte Ministerpräsident Sharon und dem Verteidigungsminister in der Nacht grünes Licht gegeben, Angriffe auf, so wörtlich, terroristische Ziele anzuordnen. Doch welche Ziele das sein werden und wo man angreifen will, das scheint bislang noch nicht festzustehen. Am Grenzzaun zum Gazastreifen zog die Armee allerdings bereits Truppen zusammen, auch die ersten Reservisten werden nun einberufen. Außenminister Peres sagte, man beabsichtige nicht, den Gazastreifen wieder einzunehmen. Das Ziel einer Armeeaktion wäre es lediglich, dort vorzugehen, wo sich, so Peres, Terroristen konzentriert hätten. Ob allerdings ein großer Einmarsch dort unmittelbar bevorsteht, ist fraglich. Gestern noch hatten israelische Sicherheitskreise behauptet, der Attentäter von Rishon LeZion sei aus dem Gazastreifen gekommen. Ein Hinweis darauf, dass nun womöglich eine militärische Großoffensive dort geplant ist. Heute heißt es aber plötzlich, man habe eigentlich noch keine Ahnung, woher der Attentäter wirklich gekommen sei. Heute Morgen rückten bereits etwa ein Dutzend Panzer und einige Bulldozer bei Rafah in den Süden des Gazastreifens ein. Die Truppen steckten ein Haus in Brand und zerstörten ein weiteres mit Panzergranaten. In Israel heißt es, man habe einen Tunnel zerstört, durch den Waffen aus Ägypten hereingeschmuggelt worden seien. Die Palästinenserführung geht weiter gegen die Hamas-Bewegung vor. In Gaza nahmen Polizeitruppen mindestens 14 Mitglieder fest. Es handele sich um eine vorbeugende Maßnahme, um die Befehle von Palästinenserführer Arafat umzusetzen. Arafat hatte gestern seine Sicherheitskräfte angewiesen, gegen die Militanten vorzugehen und Terroranschläge auf israelische Zivilisten zu verhindern. Carsten Kühntop hat es gerade angesprochen. 13 jener Palästinenser, die sich in der Geburtskirche verschanzt haben, sollen ins Ausland, genauer nach Italien, abgeschoben werden. In Rom aber tut man sich schwer bei dem Gedanken, als asylgewährendes Land womöglich mit hineingezogen zu werden in den Nahostkonflikt. Aus der italienischen Hauptstadt Jörg Seißelberg. Die Tür ist offenbar noch nicht völlig zugeschlagen. Im Rahmen einer europäischen Lösung, so die Signale aus der Regierung Berlusconi, könne man über die Aufnahme von Palästinensern reden. Das heißt konkret, wenn auch andere EU-Staaten einen Teil der 13 Palästinenser aus der Geburtskirche in Bethlehem beherbergen würden, dann wäre auch Italien bereit, seinen Beitrag zu leisten. Kategorisch Nein, sagt Regierungschef und Außenminister Berlusconi, weiterhin zu einer rein italienischen Lösung. Dies sei zurzeit undenkbar. Die Aufnahme von Palästinensern, die des Terrors beschuldigt werden, ist für Italien kein Thema. Ich habe darüber mit Spaniens Aznar und auch mit dem EU-Außenbeauftragten Solana gesprochen. Ich denke, dass man das Problem eventuell auf europäischer Ebene lösen könnte. Sicher ist es kein Problem, das für ein einzelnes Land zu lösen ist. Für eine europäische Lösung, an der sich auch Italien beteiligt, will Berlusconi bei den europäischen Partnern werben. Rom könnte sich beispielsweise vorstellen, dass die 13 Palästinenser auf 4 Länder aufgeteilt werden. Im Gespräch sind neben Italien unter anderem Spanien und Griechenland. Völlig unklar ist noch, welchen Status die Palästinenser in Europa hätten. In Rom gibt es beispielsweise die Befürchtung, dass Richter plötzlich Haftbefehle gegen die Ausgeflogenen erlassen könnten und damit ähnliche diplomatische Verwicklungen auslösen wie in Spanien im Fall Pinochet. Aber, und das ist eine weitere Furcht, könnte sich auch die Gefahr von Terroranschlägen in Europa erhöhen. Nach wie vor gegen eine Aufnahme der Palästinenser sind einige von Berlusconis Regierungspartnern. Vize-Regierungschef Fini von der Allianz Nazionale betont, er habe den Lebenslauf der 13 Palästinenser gelesen. Wenn nur die Hälfte davon stimme, so Fini, dann seien das ganz gefährliche Subjekte. Unterstützung im Streit um die Palästinenser bekommt Berlusconi von der Opposition. Der Chef der Linksdemokraten Fassino sagt, er könne sich vorstellen, dass im Rahmen einer europäischen Lösung palästinensische Bürger nach Italien kommen. Allerdings unter 3 Bedingungen, so der Oppositionspolitiker. Erstens muss sichergestellt sein, dass Israel und Palästinenser mit der zu findenden Lösung einverstanden sind. Zweitens muss geklärt sein, welchen Status die Palästinenser in Italien genau hätten. Und vor allem muss drittens eine Beteiligung Italiens im Rahmen einer europäischen Lösung erfolgen. Massiven Druck für eine Aufnahme der Palästinenser macht der Vatikan. Die Europäische Union müsse sich an einer Lösung in Bethlehem auch praktisch beteiligen, so der Nahostbeauftragte des Papstes Etchegaray. Wenn die Palästinenser ausgeflogen werden könnten, wäre dies ein wichtiger Beitrag zum Frieden im Nahen Osten. Hier könnten Europa und Italien, so der Papstvertraute, die Hände nicht in den Schoß legen. Ähnliche Töne kommen vom Staatssekretär des Vatikans, Kardinal Sodano. Europa habe im Fall der 13 Palästinenser eine Verantwortung. Und besonders Italien, so Sodano, müsse jetzt mit an einer Lösung arbeiten. Während man in Rom, wie von Jörg Seißelberg geschildert, über die Aufnahme von Palästinensern diskutiert, ist das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen in der jordanischen Hauptstadt Amman zusammengetroffen, um über praktische Hilfe für die Menschen in den Autonomiegebieten nachzudenken. Eines steht fest, die UNO muss Geld auftreiben. Björn Blaschke berichtet. Wie steht es um die Hilfe für die Palästinenser? Diese Frage haben im Verlauf der vergangenen 2 Tage in Jordaniens Hauptstadt Amman Experten aus der ganzen Welt erörtert. Die informelle Konferenz, an der unter anderem Vertreter der EU, den USA, aber natürlich auch aus den verschiedenen arabischen Staaten teilnahmen, war einberufen worden vom UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, kurz UNRWA. Deren Generalkommissar Peter Hansen erklärte, dass die jüngsten Aktionen der israelischen Armee in den besetzten palästinensischen Gebieten so großen Schaden verursachten, dass seine Organisation einen erhöhten Finanzbedarf habe. Bei den ersten Berechnungen des Gesamtschadens im Flüchtlingslager von Jenin haben wir 820 Familien erfasst, die ihre Wohnungen verloren haben. Diese Familien bestehen durchschnittlich aus 6 oder 7 Mitgliedern. Das bedeutet, dass etwa 5000 Menschen in Jenin obdachlos wurden. Den größten Schaden haben wir im am dichtesten besiedelten Teil Jenins ausgemacht. Man kann also sagen, dass gut 35 Millionen US-Dollar für den Wiederaufbau zu veranschlagen sind, wenn wir alle Kosten zusammennehmen, inklusive Minenräumung, Bombenentschärfung, Schuttbeseitigung zerstörter Häuser und schließlich deren Wiederaufbau. Während in den letzten Tagen der Fokus auf die Geburtskirche in Bethlehem gerichtet wurde und zuvor auf das Flüchtlingslager in Jenin oder Ramallah, habe die Weltöffentlichkeit andere Brennpunkte aus den Augen verloren. Zum Beispiel den Gazastreifen, wo sich auch der Amtssitz von Peter Hansen befindet. Gaza has really been completely cut off from the rest of the world. Gaza war eine Zeit lang komplett vom Rest der Welt abgeschlossen und wäre fast abgestorben, wenn wir es nicht geschafft hätten, den Bäckereien 250 Tonnen Mehl zur Verfügung zu stellen. Bis dahin waren die Bäckereien geschlossen und die Leute konnten nicht einmal ein Grundnahrungsmittel wie Brot kaufen. What these people did to consumers is a crime and it should be treated as a crime. Enron gleich Mafia, eine kriminelle Vereinigung. Was diese Leute den Verbrauchern angetan haben, ist ein Verbrechen und sie sollten wie Verbrecher behandelt werden. So sieht das die kalifornische Senatorin Barbara Boxer. So sieht sie die Machenschaften des Energiekonzerns Enron aus Texas und anderer Energieproduzenten, die nach neuesten Belegen die Stromverbraucher in Kalifornien mit illegalen Tricks um rund 20 Milliarden und die Staatskasse des Landes um weitere 20 bis 30 Milliarden Dollar erleichtert haben. Kalifornien fordert das Geld zurück und verlangt ein Strafverfahren gegen die mafiosen Manipulateure aus Houston. Und es wird nicht mehr lange dauern, dann werden auch die Forderungen der einzelnen Konsumenten, der Stromkunden, aktenkundig und gerichtsanhängig sein, die in den Krisenjahren 2000 und 2001 mit Tarifsteigerungen von bis zu 400% ausgeraubt wurden. The Enronocracy. Only fools have to obey the law anymore. If you're smart and wealthy and sophisticated, you don't obey the laws and you wait to see if you get caught. Offenbar müssen sich in diesem Land nur noch Dummköpfe an die Gesetze halten, so klagt Verbraucheranwalt David Rosenfield aus Santa Monica. Wer reich und schlau genug ist, betrügt und hofft nicht, erwischt zu werden. Die Enron-Betrüger jedoch hat es erwischt. Das einstmals zu den mächtigsten in den USA zählende Unternehmen ist trotz der in Kalifornien ergaunerten Milliardenprofite pleite. Seinen Managern drohen nun auch noch möglicherweise Haftstrafen. Denn ihre kriminellen Praktiken haben sie selbst in einem Memorandum schwarz auf weiß festgehalten, das in dieser Woche veröffentlicht wurde. You see it in black and white. You see these memos saying, here's exactly what we're going to do to California. We're going to take them to the cleaners. We're going to increase prices by 400%. Here's how we're going to circumvent their rules. It just makes you mad. In diesen Memos steht detailliert, wie sie Kalifornien auszuräubern, wie sie die Strompreise um 400% in die Höhe zu treiben und die Gesetze zu umgehen trachteten. Es ist zum Verrücktwerden, klagt Kaliforniens Gouverneur Gray Davis. Das Papier, in dem auch andere Konzerne der gleichen Praxis beschuldigt werden, hat Empörung in seinem Land und höchste Besorgnis in Washington ausgelöst. Denn die Bush-Administration hatte sich ungeachtet der dringenden Mahnungen aus Kalifornien und unbeschadet der damals schon zahlreichen Verdachtsmomente hartnäckig geweigert, regulierend in die Stromkrise in Kalifornien einzugreifen und Preisbindungen zu verfügen mit dem Argument, die Kräfte des freien Marktes dürfen nicht behindert werden und würden es schon richten. Die Energiepolitik der Bush-Regierung erweist sich im Nachhinein als komplettes Desaster. Sie hat die Gesamtkosten für Strom in Kalifornien von 7 Milliarden in 1999 auf 27 Milliarden im Jahre 2000 steigern helfen, hat den Verbrauchern und der Wirtschaft im ökonomisch stärksten, bevölkerungsreichsten Bundesstaat ein Jahr mit ständigen Stromausfällen und ständig steigenden Tarifen beschert und einigen großen, ihr nahestehenden Konzernen ermöglicht, sich illegal zu bereichern.